seit Jahren still. Kein Mensch, mit dem ich reden will. Ich seh im Spiegel mein Gesicht. Nichts hat mehr Gewicht. Ich werfe Schatten an die Wand und halte zärtlich meine Hand. Ich red mit mir und schau ins Licht. Mich erreichst du nicht. In meinem Film bin ich der Star. Ich komm auch nur alleine klar. Im Panzerschrank aus Diamant. Kombination unbekannt. Eiszeit. Mit mir beginnt die Eiszeit. Im Labyrinth der -90 Grad. Eiszeit. Mit mir beginnt die Eiszeit. Im Labyrinth der Eiszeit. -90 Grad. Der Eiszeit. -90 Grad.